Ich lese uns heute Morgen die Verse 26 bis 31 aus dem 10. Kapitel des Hebräerbriefes unter dem Thema entweder Christus oder Gericht. Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir fürder kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten des Gerichtes und des Feuereifers, der die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, der muss sterben, ohne Barmherzigkeit, durch zwei oder drei Zeugen. Wie viel, meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, durch welches er geheiligt ist, und den Geist der Gnade schmäht? Denn wir kennen den, der da sagte, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und abermals, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. In dem Zusammenhang dieses Textes vom Hebräerbrief geht es ja darum, dass die Hebräer aus dem alten Bund, dem Gottesdienst, der ihnen verordnet war, der aber eine Vorschattung war für das Künftige, heraus in die Erkenntnis der absoluten Wahrheit geführt worden sind, dass jetzt der Messias Jesus Christus gekommen ist und hat das vollbracht, was keiner vollbringen konnte. Und die Ansprache lautet, wenn du das nun erkannt hast und gehst trotzdem zurück, dann wartet auf dich nur noch das Gericht. Denn ein anderes Opfer suchst du vergeblich, was dich dann retten könnte. Wenn du auf dieses nicht eingehst, hast du keine Rettung. Das ist so mal so kurz zusammengefasst, was hier in diesen Versen steht. Gott hat sich in Jesus Christus, Gott in Gott, selbst vorgestellt. Und er will, dass wir jetzt sein Opfer der Liebe, der Gnade und Barmherzigkeit annehmen. Es ist ein einmaliges Opfer, haben wir ja gelesen und gesagt, und zugleich das wertvollste Opfer, weil es ein göttliches Opfer ist, keins von Menschen gegeben. Wie wir lasen, Gott war in Christo. Und dieses Opfer soll in der kurzen Zeit der Lebensspanne des Menschen hier auf Erden, und daran soll er auch erinnert werden, angenommen und darin gelebt werden. Im Buch Hiob heißt es ja, Kapitel 14, Vers 1, der Mensch vom Weib geboren, er lebt tatsächlich nur kurze Zeit hier über die Erde, nur kurz. Als Jugendlicher denkt man das nicht, glaubt es auch nicht, da hat man ein langes Leben vor sich. Und ich habe schon früher zu den Jugendlichen gesagt, fragt mal die Alten, die 80 sind. Fragt sie mal einfach, ob ihr Leben langsam oder schnell vergangen ist. Ihr werdet überwiegend hören, es ist schnell vergangen. Schnell vergangen. Wo sind die Jahre geblieben? Fragen sich die Älteren. Ja, im Nu ist man 80, 90 und nicht mehr da. Ja, das geht schnell. Der Mensch vom Weib geboren lebt nur kurze Zeit. Und das steht auch, wiederum geschrieben, im Psalm 89 darum, bat ja hier der Psalmist durch den Heiligen Geist geführt, dass er in dieser kurzen Zeitspanne die Gnade Gottes erleben möchte und dass er nicht dahin fahren möchte, ohne das erlebt zu haben. Vers 48, Psalm 89, gedenke doch, Herr, wie kurz mein Leben ist. Warum willst du alle Menschen umsonst geschaffen haben? Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sehe, der seine Seele errette aus des Todes Hand? Herr, wo ist deine vorige Gnade, die du David geschworen hast in deiner Wahrheit? Ja, hier wird die Frage aufgeworfen, Herr, willst du dich nicht über mich erbarmen? Jetzt erinnert der Mensch den Herrn, wie kurz sein Leben ist. Ich brauche dein Erbarmen. Weißt du denn nicht? Doch, du weißt es, mein Leben ist sehr kurz. Bitte wende dich mir zu. Und so ist es im Hebräerbrief dann auch gesagt, ich habe mich dir zugewandt. Dein Leben ist kurz und jetzt musst du dich entscheiden. Und wenn du dich nicht entscheidest, hast du kein anderes Opfer. fällt zu dem Gericht anheim, denn dein Leben ist bald zu Ende. Und dann musst du vor dem lebendigen Gott erscheinen. Und wenn du nicht versöhnt bist mit ihm durch das Opfer in Jesus Christus, ist er nicht dein Retter, sondern dein Richter. Gedenke also, wie kurz mein Leben ist. Herr, wende dich mir zu. Wer also dieses Opfer zur Erlösung in Ewigkeit erkannt hat, hat ja zugleich das Zeugnis gegeben, dass es keinen anderen Gott gibt und man braucht keinem anderen Gott mehr Raum zu geben, um Erlösung zu empfangen. Man hat auch zugleich bekannt, dass man die Kraft gegen die Sünde, um nicht zu sündigen, in Anspruch nehmen will. Also, wer dieses Opfer, so heißt es hier im Hebräerbrief, wenn ihr das nun erkannt habt, müsst ihr es annehmen. Ihr habt darin nämlich in der Erkenntnis bekannt, dass es das alleinige kraftvolle Opfer ist, was euch auch Widerstand gegen die Sünde in der Zeit gibt. Und ihr habt gesagt, ihr wollt ja so, wie der Bruder einleitend sagt, der Sünde nicht dienen. Wir leben in der Hoffnung, das Böse nicht mehr tun zu wollen und zu können, sondern das Gute annehmen zu wollen und zu können. In der Hoffnung leben wir. Wenn ihr das erkannt habt, dann müsst ihr auch darauf eingehen. Ich erinnere an das, was die Jünger sagten in Johannes 6, als es so einen Widerstreit unter den Zuhörern der Botschaft war, die Jesus zuhörten, was er alles sagte vom Himmelreich. Und das ging manchen schwer durchs Herz. Viele Widerstände im Herzen brachen auf und wir lesen dann in Johannes 6, dass die Menschen von ihm gingen und nicht mehr zuhörten. Das war ihnen eine zu schwere Botschaft. Ja, erlöst sein, den Zuspruch hören sie gern, aber ihr Leben dann auch hingeben in Konsequenz, das ist doch ein bisschen zu viel. Vers 66 schon, von dem an gingen seiner Jünger viele hinter sich und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Also hier steht ja auch das Wort Jünger, ja. Also solche, die schon eine ganze Weile mit ihm gegangen waren, die gingen jetzt plötzlich nicht mehr mit. Es war ihnen zu schwierig. Der Anspruch war ihnen zu hoch. An Gott glauben, dass er uns erlösen wollte, hier in dem Kontext des Textes, und erlöst hat, das ist gut. In Ewigkeit werden wir dann eine Heimat haben. Aber hier das ganze Leben jetzt ihm zu überlassen, das ist zu schwer. Das wollen wir nicht. Hinfort gingen also viele seiner Jünger hinter sich. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete Simon Petrus und sagte, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und jetzt kommt das, worauf ich auch den Schwerpunkt mitlege. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir haben es erkannt. Und das ist genau das, was im Hebräerbrief hier gesagt wird. Wenn ihr das erkannt habt, dann geht drauf ein. Denn wenn ihr es erkannt habt, bekennt ihr auch zugleich, dass es kein anderes Opfer mehr geben muss, dass man keinen anderen Gott zur Erlösung suchen muss und dass man durch die Kraft, die Gott in seinem Geist darreicht, der Sünde widerstehen kann und sie in Anspruch nehmen muss und auch will. Das habt ihr bekannt. Im Römerbrief, Kapitel 6, Verse 5 bis 7, betont das der Apostel Paulus auch den Zuhörern gegenüber und denen, die Jesus nachfolgen wollen, zunächst aus den Juden, aber dann auch aus den Heiden. So wir samt Christus gepflanzt werden zu gleichem Tode, dann werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein, weil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist. Samt ihm, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Das ist das Bekenntnis. Das ist das Bekenntnis aus der Erfahrung. Wir haben erkannt, das ist der Christus. Genau dann stimmt das ja auch. Wir sind dann samt ihm gekreuzigt und gestorben, damit wir nicht mehr der Sünde dienen müssen. Ja, das ist ein Bekenntnis, was wir in der Tat wiederfinden sollen und was auch jetzt die hebräischen Juden, die hebräischen Gläubigen tun sollten. So wie sie den alttestamentlichen Gottesdienst in der Tat durchgeführt haben, sollen sie jetzt die Erkenntnis aufgrund des Opfers Christi auch in der Tat wieder suchen. Mitgestorben, du bekennst, du brauchst kein anderes Opfer mehr, dann bekenne dich auch dazu, dass du der Sünde nicht mehr dienen musst. Und in Kapitel 8, Vers 11, auch vom Römerbrief, heißt es, so nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber dahingehend lebendig machen, um deswillen, dass sein Geist in euch wohnt. Darum seid ihr nicht mehr, liebe Brüder, Schuldner dem Fleisch, dass ihr nach dem Fleisch lebt, also nach der Sünde lebt. Die Auferstehung heißt nicht, ich lebe jetzt weiter wie zuvor in meinem Leib, in meinem Fleisch und der Herr wird natürlich immer wieder vergeben, vergeben, vergeben, vergeben. Nein, ich lebe jetzt anders als zuvor. Zuvor musste ich ein Diener der Sünde sein. Jetzt muss ich es nicht mehr. Jetzt darf ich den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und jetzt darf ich im Auferstehungsleben leben. Merken wir, der praktische Vollzug wird auch hier im Hebräerbrief eingefordert. Wenn ihr das erkannt habt und nehmt es nicht in Anspruch, dann findet ihr kein anderes Opfer mehr für euch. Dann bleibt nur noch das Gericht. Es gibt keine Steigerung mehr über das Opfer Jesu Christi. Aber das Opfer Jesu Christi ist verpflichtend für alle, die es im Glauben annehmen. Die Verpflichtung jetzt auch im neuen Leben zu stehen und zu wandeln. So heißt es nämlich auch weiter hier in Römer 8. Nicht nur, dass wir nicht Schuldner mehr dem Fleisch sind, denn wo ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, werdet ihr leben. Sterben müssen, also Gericht wieder, nicht? So wie wir es im Hebräerbrief gelesen haben, ein Warten auf das Gericht. Es gibt keine Alternative mehr zur Erlösungshoffnung, außer in Jesus Christus. Und diese Hoffnung muss jetzt vollzogen werden in der Praxis. Das bedeutet natürlich nicht, wie wir es uns auch schon sagten, dass wir überhaupt nicht mehr sündigen könnten. Es passiert immer wieder, weil wir uns die äußere Unvollkommenheit anhaftet. Und wir haben uns ja auch gelesen und gesagt, dass in diesem Falle wir einen Fürsprecher haben, der uns vertritt beim Vater und wir werden erneut gereinigt. Aber dass wir nicht mehr unachtsam durch die Zeit gehen und einfach der Sünde den Lauf lassen, sondern ihr den Kampf ansagen durch die Auferstehung Jesu und im Gebet sagen, ich will nicht sündigen. Und darauf achten, ob ich angefochten werde zur Sünde, und ihr widerstehen möchte. Zum Beispiel, ich will kein liebloses Wort dem Nächsten sagen. Nun trete ich aber dem Nächsten gegenüber, und dann merke ich, in mir brodelt irgendwas. Wenn ich gebetet habe, ich will nicht sündigen, dann werde ich gleich beten, Herr, jetzt halte mich zurück. Es ist mir ein Herzenswunsch. Und je mehr ich das dann tue, desto mehr bekomme ich geübte Sinne, schon im Vorfeld zu erkennen, wo mich die Sünde wieder einholen will. Also man lebt da nicht mehr so in den Tag hinein, mal sehen, was passiert, und dann kann ich mich ja gegebenenfalls im Nachhinein entschuldigen, wenn was schlecht gewesen ist, sondern man lebt ja wachsam, verbindlich mit Christus, mit seinem Opfer, mit seiner Auferstehung. Das fordert Gott jetzt ein. Wenn du das erkannt hast, dann musst du das jetzt tun. Dann geh darauf ein, so wie du im alten Bund darauf eingegangen bist, jeden Tag Brandopfer zu geben. Der Leuchter musste jeden Tag, Tag und Nacht brennen. Du musstest die Stiftshütte pflegen, jeden Tag. Du bist darauf eingegangen, so hätte er sagen können. So geh jetzt auch darauf ein, dass dieses vollkommene Opfer dir eine neue Kraft und Möglichkeit gibt, der Sünde zu widerstehen. Hasse die Sünde. Hasse sie, ja? Wir merken also, wie wunderbar diese Einseitigkeit von Gottes Seite aus ist, nicht nur im Blick auf das, was wir meiden sollen, sondern dadurch öffnen sich weitere Türen zum Segen. Denn beides zugleich kann nicht in unser Leben fließen. Wo die Sünde wieder aus einem legeren Tageslauf zugelassen wird, kann der Segen, den Gott gibt, nicht Raum greifen. Er muss sozusagen vor der Tür stehen. Beides passt nicht zugleich in die Situation und in das Herz hinein. Eines muss immer draußen bleiben. Aber Gott will, dass der ganze Segen fortwährend in unser Herz fließt. Darum sollen wir uns bekennen dazu, ich will nicht sündigen. Ich habe jetzt die Kraft bekommen, im Vorfeld schon zu erkennen, wo ich Fehler begehe und darf im Namen Jesu ihnen widerstehen. Und sollte es mir nicht gelingen, habe ich einen Fürsprecher beim Vater. Das ist Christus und er wird mir helfen und mir vergeben. Nicht? Aber es ist eine aktive Nachfolge Jesu, ein aktiver Glaubenskampf, nicht ein zufälliger. Die judenchristliche Gemeinde und somit ja auch wir sollten nach Erkenntnis des einmaligen Sündopfers in dem Messias nicht meinen, in den vorigen Opferdienst zurückfallen zu müssen. Wir sollten aber auch verstehen, dass mutwilliges Sündigen, nämlich mutwillig jetzt nun diese Gnade nicht in Anspruch zu nehmen, aus der angebotenen Gemeinschaft Christi, der Gemeinschaft des Opfers herausfallen lässt. Das wurde hier auch Ihnen gesagt und das ist eine Parallele zu dem, was auch im alten Bund schon geschehen ist. Ich werde es gleich lesen. Wenn ihr jetzt nicht verbindlich darauf eingeht, dann sündigt ihr mutwillig. Denn ihr habt ja erkannt, was die Wahrheit ist. Und wenn ihr nicht darauf eingeht, sündigt ihr mutwillig. Mutwillig stoßt ihr sie von euch und dann gibt es nur noch das Gericht. Ihr könnt nicht im Bund des Opfers bleiben. So lesen wir in 4. Mose 15, Vers 30, dass viele aus der Dienstgemeinschaft vor Gott herausgefallen sind, weil sie nicht beim Herrn geblieben sind und seinem Angebot. Obwohl es zu der damaligen Zeit die Wiederholungsopfer gab, zur Vergebung der Sünde immer wieder und so weiter, war es an manchen Punkten nicht mehr möglich. 4. Mose 15, Vers 30. Wenn aber eine Seele aus Frevel etwas tut, es sei ein Einheimischer oder ein Fremdling, der hat den Herrn geschmäht. Solche Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Also hier ganz klar gesagt, ja. Eine Seele aus Frevel etwas tut, das heißt, sie weiß um das Bessere und tut bewusst das Falsche. Dann ist es aus mit der Dienstgemeinschaft. Dann hat diese Seele den Herrn geschmäht und sollte ausgerottet werden aus dem Volk. Denn sie hat des Herrn Wort verachtet und sein Gebot lassen fahren. Ja, sie soll ausgerottet werden. Die Schuld sei ihr. Also der Herr rechnet jetzt nicht einer Seele, die unwissend ist, etwas zu. Es geht hier ganz bewusst um die Erkenntnis der Wahrheit und das Widerstreben gegen diese Wahrheit. Das Volk Israel wusste ja ganz genau durch die Gebote, wo es lang geht. Alle waren unterrichtet. Und wenn jemand bewusst das Gegenteil tat, konnte er nicht in der Dienstgemeinschaft vor Gott bleiben. Und das steht hier auch im Hebräerbrief. Jetzt, wo ihr das erkannt habt, habt ihr nur die Wahl, darauf einzugehen oder außerhalb der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu bleiben. Das heißt, unter das Gericht zu kommen. Da aber im göttlichen Opfer Jesu die Einmaligkeit, Endgültigkeit, Ewigkeit liegt, kann es kein erneutes Opfer mehr geben, wenn jemand so frevelhaft handelt. Wer mutwillig, mit voller Absicht das heilige Opfer Jesu missachtet und somit der Sünde wie unter dem alten Bund mit dem belasteten Gewissen weiterlebt, kann nur noch das Gericht erwarten. Denn die Seele wird nicht gereinigt, das Gewissen wird auch nicht gereinigt vom Tieropfer, sondern nur durch das Blut Christi. Und ein belastetes Gewissen kann nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben und bleiben. Ja, wir müssen also auch diese Seite uns immer wieder sagen, Gott ist Liebe, aber auch Gerechtigkeit. Und hierbei, im Hebräerbrief, handelt es sich nicht um ein zeitliches Gericht, wie in Israel etliche aus dem Volk weggenommen wurden, weil sie nicht dem Heilsauftrag Gottes entsprachen, vielmehr sogar ihn hinderten, sondern hier handelt es sich um das ewige Gericht, also eine Steigerung des Urteils. Wer jetzt dieses nicht annimmt, hat keine andere Möglichkeit zur Erlösung. 2. Petrus 2, Abvers 20, lesen wir mal diese Worte, die Petrus durch den Heiligen Geist mitteilen durfte, von denen, die da widerstrebten. Von denen, die sich als falsche Lehrer und auch falsche Nachfolger in die Gemeinde einschlichen. Vers 15 steht ja schon, diese haben verlassen den richtigen Weg. Sie gehen irre und folgen nach dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, welcher liebte den Lohn der Ungerechtigkeit, aber er hatte seine Strafe der Übertretung, das stumme, lastbare Tier redete mit Menschenstimme und wehrte des Propheten Torheit. Vers 19, diese verheißen den anderen Freiheit, ob sie wohl selbst Knechte des Verderbens sind, denn von wem jemand überwunden ist, des Knecht ist er ja geworden. Denn so sie entflohen sind dem Unflat der Welt durch die Erkenntnis, ja, wieder das Wort Erkenntnis, sie haben es erkannt, des Herrn und Heilandes Jesu Christi, werden abermals wiederum in denselben verflochten und überwunden, ist mit ihnen das Letzte ärger geworden, denn das Erste. Denn es wäre ihnen besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich kehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Somit also auch im Hebräerbrief, dann wäre es den Hebräern besser. Sie hätten nicht erkannt, dass das einmalige Opfer in dem Messias gegeben und gebracht worden ist, als dass sie es nun erkennen und nicht annehmen und sich nicht darunter beugen. Ja, dann wäre es besser, sie hätten es gar nicht erst erkannt. Also so wird die Heiligkeit Gottes uns nahegebracht, dass wir nicht wählen können zwischen einem eigenen Weg und dem Weg Gottes, sondern entweder oder, entweder Gottes Weg oder Gerichtsweg. Es gibt keinen anderen Weg dazwischen. Es gibt keine menschliche Abwägung, die wird nicht zugelassen, was gut oder was schlecht ist. Es gibt nur den Weg des Glaubens und des Glaubensgehorsams, auf das einzugehen, was Gott getan hat in seinem Sohn, in sich selbst. In den Versen 28 und 29 von unserem Abschnitt lasen wir ja, wie es im alten Bund gehandhabt werden musste, wenn jemand gegen das Gebot verstoßen hat. Ich lese nochmal diese Verse. Vers 28, wenn jemand das Gesetz des Mose, also im Alten Bund, bricht, der muss sterben ohne Barmherzigkeit durch 2 oder 3 Zeugen. Die Hebräer kannten das. Sie wussten, ja, das ist so. Gott ist heilig. Wenn wir ihm widerstreben, dann sind wir todeswürdig. Und jetzt die Frage an diese Selben. Denkt also nach, wie viel meint ihr ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, also ihn ablehnt, und das Blut des Testaments als unrein achtet, nicht akzeptiert für sich. Durch das Blut des Bundes er ja selbst, derjenige, der es verachtet, eigentlich geheiligt ist. Und somit, wenn es verachtet, den Geist der Gnade schmäht. Das ist also eine Frage jetzt an die Hebräer gewesen oder an alle. Denkt selber drüber nach. Was würdet ihr sagen? Und sie mussten logischerweise sagen, ja, dieses Gericht, die Strafe muss noch viel ärger ausfallen. Also gut, wenn ihr das erkannt habt, dann widerstrebt nicht mehr. Dann geht darauf ein. So sollte gesagt werden. Denn ihr wisst es ja aus dem Alten Bund, wer Gottes Wort widerstrebte, musste aufgrund von 2 oder 3 Zeugen sein Leben hingeben. 5. Mose 17. Ab Vers 2. Wenn unter dir in der Tore einen, die der Herr, dein Gott, dir geben wird, jemand gefunden wird, Mann oder Frau, der da übel tut vor den Augen des Herrn, deines Gottes, dass er seinen Bund übertritt. Also hier geht es nicht darum, nicht dass er in Sünde fällt, dafür gab es ja dann das Opfer, sondern den Bund verlässt und nicht mehr wahrnimmt, was in dem ersten Bund geboten war. Wenn man gesündigt hat, dass man auch ein Opfer bringen soll, sondern das einfach missachtet, diesen Bund, und hingeht und dient anderen Göttern, man sucht eine Alternative, einen anderen Gott, der augenscheinlich barmherziger sein könnte, und betet diesen anderen Gott an, es sei Sonne oder Mond oder allerlei Heer des Himmels, was ich nicht geboten habe, sagt der Herr. Und es wird dir angesagt, und du hörst es, so sollst du wohl danach fragen. Und wenn du findest, dass es gewisslich wahr ist, dass solches Gräuel in Israel geschehen ist, so sollst du den Mann oder die Frau ausführen, die solches Übel getan haben, zu deinem Tor, und sollst sie zu Tode steinigen. Auf 2 oder 3 Zeugenmund sollst sterben, wer des Todes wert ist, aber auf eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Die Hand der Zeugen soll die erste sein, über ihn zu töten, und danach die Hand alles Volks, dass du das Böse von dir tust. Also Israel war damit vertraut, wie es geschieht, wenn man den Bund Gottes verlässt und dagegen arbeitet. Und wenn das schon im Alten Bund so gewesen ist, wie viel mehr wird es im Neuen Bund sein? Wie viel ärgere Strafe wird der verdienen, der diesen neuen Bund missachtet? Hier löst sich die Strafe im Blick auf das zeitliche Leben zunächst aus. Aber im Neuen Bund löst sie sich im Blick auf die Ewigkeit aus. Das ewige Gericht wartet auf diese Seele. Dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist, das der ganzen Welt Sünde trägt und dass er vom Tod auferweckt wurde, ewig lebt und zur Rechtfertigung aller, die an ihn glauben, vor den himmlischen Vater getreten ist und für sie bat, muss also nicht nur im Glauben angenommen, sondern auch mit Glaubensgehorsam bestätigt werden. bestätigt werden. In der Apostelgeschichte, die Predigt des Petrus, Kapitel 3, wird zu der Praxis aufgefordert. Nicht nur Glaube schlechthin, sondern lasst jetzt die Praxis wirksam sein. Geht darauf ein. Im dritten Kapitel, Vers 22 bis 26, predigt Petrus: Mose hat gesagt zu den Vätern, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern gleich wie mich. Den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, welche Seele denselben Propheten nicht hören wird, die soll vertilgt werden aus dem Volk. Wer also Jesus nicht hört und nicht darauf eingeht, wird vertilgt. Kommt dem Gericht anheim. Und alle Propheten von Samuel an und hernach, wie viel ihrer geredet haben, die haben von diesen Tagen verkündigt. Ihr seid der Propheten und des Bundes Kinder, welchen Gott gemacht hat mit euren Vätern, da er sprach zu Abraham: Durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Euch zuerst hat Gott auferweckt, seinen Knecht Jesus, und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit. Also hier wird die Praxis verlangt. Abkehr, Umkehr. Nicht nur Glauben, sondern Abkehr von der Bosheit, Umkehr, Bestätigung des neuen Lebens. Denn sonst, wer diesen Propheten, also Jesus Christus, nicht hört, der wird nicht leben können in Ewigkeit mit Gott. Kapitel 5, Vers 30, noch einmal ergänzend dazu, das war nach der Heilung des Gelähmten vor der Tür des Schönen. Daraufhin wurden ja die Apostel verhaftet und vor den Hohen Rat gebracht und man sagte, sie sollen nicht mehr predigen in dem Namen Jesu. Petrus aber sprach, Vers 29 lese ich schon, man muss Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, welchen ihr erwürgt habt und an das Holz gehängt habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zu einem Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden. Und wir sind dessen Zeugen. Also hier wird jetzt bestätigt, ihr müsst auf ihn jetzt eingehen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn ihr jetzt sagt, wir sollen nicht auf diesen eingehen, der angekündigt wird, dann kommen wir unter das Gericht, dann bleiben wir unter dem Gericht, haben wir keine Chance in Ewigkeit mit Gott zu leben. Wir müssen Gott mehr gehorchen. Und ihr, so wollte Petrus durch den Heiligen Geist sagen zu den Ältesten, ihr müsst auch Gott gehorchen. Denn er ist zu einem Heiland und König gemacht, Jesus Christus. Ihr müsst ihm gehorchen. Sonst werdet ihr nicht bleiben können im Volk Gottes. Ihr werdet ausgetilgt werden aus dem Volk Gottes. Widerstreben, Ungehorsam wird ja in der Schrift gleichgesetzt mit Zaubereisünde. Zaubereisünde. Und Zaubereisünde ist etwas, was in Ewigkeit keinen Bestand hat. Was in Ewigkeit nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben kann. Es hat keine Zukunft in der Gnade, sondern Zaubereisünde fällt unter das Gericht. Lesen wir mal einige Stellen, die uns das ein bisschen verdeutlichen können. Das Glaubensungehorsam mit Zaubereisünde gleichgesetzt wird. Einmal können wir es lesen in 1. Samuel 15, wo wiederholt Samuel durch den Geist Gottes dem Saul, dem ersten König Israels aus dem Stamme Benjamin, Anweisung gab, was er tun sollte. Und Saul immer wieder seinen eigenen Kopf mit einbrachte. Er meinte es natürlich gut. Er meinte, Gott einen Gefallen zu tun durch das, was er dachte. So ja auch die hohen Priester, somit die Pharisäer im Neuen Testament, die glaubten, dem Evangelium widerstreben zu müssen, weil sie gute Gedanken hatten, Gott zu dienen. Aber unsere Gedanken sind nie Gottes Gedanken. Unsere Gedanken bringen uns ins Verderben. Nur Gottes Gedanken bringen uns ins Leben. Und da hatte er wieder einen Auftrag bekommen, der Saul. Er sollte die Amalekiter schlagen, den König auch töten, alles verbannen, was bei den Amalekitern zu finden ist. Aber er brachte den König lebendig zurück und er brachte auch viele Tiere mit und sagte, ich will die Gott opfern, die schönsten Tiere. Und der König, den man lebendig hier hat, der dient uns vielleicht noch besser, vielleicht kriegen wir ein Lösegeld für den. Und das legte er alles dem Samuel vor. Und Samuel sprach dann, Vers 22, meinst du denn, dass der Herr Lust hat am Opfer und Brandopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer und Aufmerken ist besser denn das Fett von Wittern. Denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Wenn wir das in diesem Kontext lesen zu dem Hebräertext, dann merken wir, was es bedeutet, wenn diese geoffenbarte Wahrheit, dass im Messias das einmalige Opfer gegeben ist, wenn diese nicht angenommen wird, was das bedeutet. Das bedeutet Götzendienst. Das bedeutet, ich will anderen Göttern mein Leben anvertrauen. Ungehorsam ist Zauberei, Sünde. Und weil du nun des Herrn Wort verworfen hast, hat dich der Herr auch verworfen. Das Gericht. Es ist nicht anders möglich. Zauberei, Sünde, Ungehorsam bringt unter das Gericht, wenn du nicht auf Gottes Wort eingehen willst. In 5. Mose 18, 10 lesen wir auch von Abtrünnigen, die andere Kräfte gesucht haben, als das, was Gott geoffenbart hat. Ab Vers 10. Ich lese schon ab Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, tun die Gräuel der Völker, der Heiden. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lässt. Oder ein Weissager, ein Wahrsager, ein Tagewähler, Freitag den 13. Oder der auf Vogelgeschrei achtet, Krähengeschrei. Wir hatten früher, wo wir als Familie wohnten, auf dem Hof eine große Platane zu stehen. Die konnte man nicht fällen, die war schon so groß, die Wurzeln gingen unter dem Haus entlang bis in den Kanal. Aber dort nisteten gerne Krähen, große Neste. Wurden dort gebaut, natürlich gab es Krähengeschrei und es gab einige Leute im Haus, die sagten, wir müssen unbedingt die Vögel verscheuchen. Denn das bringt Unglück und Tod, wenn die dort schreien. Unglück und Tod. Und ich weiß nicht, ihr habt nicht die Worte im Ohr, aber ich glaube, meine Mutter hat dann immer gesagt, nein, darauf braucht ihr nicht hören. Nicht auf Vogelgeschrei achten. Aber sie ließen sich nicht belehren und ein Mann stieg eines Tages aufs Dach, nahm eine lange Säge, so einen Stock und sägte die Nester ab. Aus Angst, es könne jemand sterben im Haus. Ja? Nicht, wenn da jemand ist, der auf Vogelgeschrei achtet oder ein Zauberer oder ein Beschwörer oder ein Wahrsager, ein Zeichendeuter oder die Toten fragen. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel und um solcher Greuel willen vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir her. Also das heißt die Heiden, die nicht gehorsam werden. Du aber sollst rechtschaffen sein mit dem Herrn, deinem Gott. Wenn jemand unter dir gefunden wird, der das tut, der muss aus dem Volke heraus. Gericht. Wer also abtrünnig wird, von den Segnungen des lebendigen Gottes. Malachi 3, lesen wir mal noch dazu. Malachi 3, Vers 2 bis 4 und dann 5 bis 6, ja. Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden können? Wer wird bestehen, wenn er erscheinen wird, der Herr? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seife der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen, das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Und wird dem Herrn wohlgefallen das Speisopfer Judas und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen und euch strafen und will ein schneller Zeuge sein, wieder die Zauberer, Ehebrecher und Meineidigen. Und wieder die, so Gewalt und Unrecht tun an den Tagelöhnern, den Witwen und den Waisen und den Fremdlingen, wenn sie sie drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Denn ich bin der Herr und wandle mich nicht. Und es soll mit euch Kindern Jakobs nicht gar aus sein, aber mit denen, die sich nicht dem Worte des Herrn unterwerfen, soll es gar aus sein. Nicht, wir sehen das immer wieder im Kontext zu dem Hebräerbrief. Jetzt, nachdem ihr die Wahrheit erkannt habt, wenn ihr sie nicht erkannt hättet, ist es wieder etwas anderes. Aber wo ihr sie erkannt habt, gibt es keine Möglichkeit, ihr auszuweichen, ohne unter das Gericht zu fallen. Wenn die Gnade also nicht beachtet wird, ist kein weiteres Erlösungswerk vorhanden, keine Gnade mehr vorhanden. Israel soll an der Heiligkeit Gottes festhalten, an der Absolutheit Gottes, soll erinnert werden, dass, was Gott einmal sagt, Bestand hat, es nie wieder zurücknimmt, sondern es ist entweder anzunehmen in Gnade oder es wird ein Wort des Gerichtes über den Einzelnen. Gott ist aber barmherzig und er ist aber auch gerecht. Sünden werden vergeben bei jedem, der zu ihm kommt. Aber mutwillige Auflehnung gegen ihn findet keine Vergebung, sondern nur Gericht. Furcht als Zeichen des erwachenden und zu erwartenden Gerichtes. Lesen wir zum Beispiel in 5. Mose 32. 5. Mose 32. Nicht, wir lasen ja im Hebräerbrief, es ist ein schreckliches Warten. Warten in Furcht auf das Gericht. Es gibt kein Zurück mehr. Warten, Furcht. 5. Mose 32, ab Vers 28, lese ich mal. Denn es ist ein Volk, darin kein Rat ist und ist kein Verstand in ihnen. O, dass sie doch weise wären und vernähmen solches, dass sie verstünden, was ihnen hernach begegnen wird. Wie geht's zu? Dass einer wird ihrer 1000 jagen und zwei werden 10.000 flüchtig machen? Ist's nicht so, dass sie ihr Fels verkauft hat und der Herr sie übergeben hat? Denn unser Fels ist nicht wie ihr Fels. Das sind unsere Feinde selbst Richter. Denn ihr Weinstock ist vom Weinstock zu Sodom und von dem Acker Gomorras. Ihre Trauben sind Galle und sie haben bittere Beeren. Ihr Wein ist Drachengift und wütiger Otterngalle. Ist solches nicht bei mir verborgen und versiegelt in meinen Schätzen? Die Rache ist mein, ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe. Und was über sie kommen soll, eilt herzu. Also hier diese Frage, zuvor auch zu dem abtrünnigen Israel, bedenken sie nicht, was auf sie zukommt? Das Gericht. Wollen sie sich verlassen auf die Götter der Heiden? Die Götter der Heiden bringen nur Gericht und Herzeleid. Gott ist der Herr der Rache. Wer nicht seine Barmherzigkeit, seine Gnade im praktischen Vollzug annimmt, soll bedenken, dass das Gericht dann da ist. Merken Sie das nicht? Denken Sie nicht daran? Glauben Sie, eine andere Möglichkeit zu finden? Das sind die Fragestellungen hier drin. Glauben Sie, noch was anderes zu finden außer dem? Nein, Sie werden nichts anderes finden, und wenn Sie sich auf die Heiden verlassen, werden Sie mit den Heiden untergehen. Sie werden in Furcht danieder liegen. Im Blick auf den Schalksknecht möchte uns das auch noch dazu lesen. Matthäus 18 macht der Herr Jesus das auch deutlich. Das Angebot der Vergebung ist für alle da. Für den größten Schuldner da. Aber er muss auch praktisch auf dieses Angebot eingehen und darin handeln, in der Zeit, auch an seinem Nächsten. Sonst wird auch die Barmherzigkeit, die er geglaubt hat und im Ansatz erfahren hat, für ihn gegenstandslos werden. Es wird zum Gericht werden. Matthäus 18, Abvers 23. Darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, kam ihm einer vor, der war ihm 10.000 Pfund schuldig. Da er es nun nicht hatte zu bezahlen, hieß der Herr ihn verkaufen und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, um zu bezahlen die Schuld. Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach, Herr, habe doch Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Da jammerte es den Herrn des Knechtes, und er ließ ihn los, und die Schuld erließ er ihm auch, völlig und ganz. Das vollkommene Angebot der Gnade. Da ging derselbe Knecht hin und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Groschen schuldig, also sehr wenig dagegen. Und er griff ihn an und würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, habe doch Geduld mit mir, ich will dir jetzt alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis dass er bezahlte, was er schuldig war. Da aber sein Mitknecht solches sah, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten vor ihren Herrn alles, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du Schalksknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, dieweil du mich batest. Solltest du denn dich nicht auch erbarmen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr war zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis dass er bezahlte alles, was er ihm schuldig war. Also wird euch mein himmlischer Vater auch tun, so ihr nicht vergebt von eurem Herzen einem jeglicher seinem Bruder seine Fehler. Also hier sagt der Herr Jesus deutlich, es kommt ja dieses Vollkommen, da wird die größte Schuld vergeben. Das Angebot der Gnade ist da. Wenn aber das Angebot in Praxis nicht übernommen wird, zu einem anderen Lebensstil, wird es unwirksam. Und das Gericht steht wieder vor der Tür. Es gibt keine andere Lösung und Erlösung. Der Glaube allein genügt nicht, wenn er nicht im Vollzug des praktischen Lebens spürbar ist. Das heißt, man muss auch praktisch darauf eingehen. Und Israel, und ich betone das nochmal, musste im Alten Bund auch praktisch tätig werden. Nicht nur vom Glauben, vom Gedanken. Ganz praktisch. Stiftshütte bauen, Opfer bringen, Sünden bekennen, all das, Priesterdienst, ganz praktisch. Und somit fordert Gott auf, wenn ihr mit Christus gestorben seid, müsst ihr auch in eurer Praxis mit auferstanden sein wollen. und als Auferstandene in der neuen Gnade, in der allumfassenden Gnade leben wollen und leben, damit nicht das Gericht über euch kommt. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das bedeutet, schrecklich, das Wort sagt aus, es ist ein ewiges Gericht, deswegen schrecklich. Schrecklich. Weil es nicht aufhört. Lesen wir in Markus Evangelium, was der Herr Jesus sagt über dieses Gericht. In Kapitel 9, dreimal betont er es. Es ist schrecklich. Es wird nicht aufhören, das Gericht über die, die diese Gnade nicht annehmen. In Vers 44, ich lese mal 43 mit im Zusammenhang. So dich aber deine Hand ärgert, so haue sie ab. Es ist dir besser, dass du als ein Krüppel zum Leben eingehst, denn dass du zwei Hände hast und fahrst in die Hölle, in das ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt. Schrecklich. Ärgert dich dein Fuß, so hau ihn ab. Es ist dir besser, dass du lahm zum Leben eingehst, denn dass du zwei Füße habest und werdest in die Hölle geworfen, in das ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Schrecklich. Ärgert dich dein Auge, so wirf's von dir. Es ist dir besser, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, denn dass du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworfen, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt. Schrecklich. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hier bedeutet das natürlich nicht, dass wir unsere Hand abschlagen sollen oder unseren Fuß und unser Auge rausnehmen sollen. Aber im Geistlichen soll unser Auge jetzt sehen wollen, was Gott sieht. Unsere Hände tun wollen, was Gott tut. Unsere Füße da gehen wollen, wo er hingeht. Darum sagt Jesus, folget mir nach auf meinem Weg. Diese praktische Willigkeit soll uns begleiten und sollte die Hebräer begleiten, nachdem sie erkannt haben, dass in diesem Messias das allein gültige Opfer geschehen ist. Was vor den Thron des lebendigen Gottes brachte, was den Vorhang im Tempel zerriss, was die Einsicht in das Göttliche, in das Allerheiligste gab und somit ewiges Leben brachte. Diese Worte, also an die Hebräer, war eine aktive Aufforderung, nicht mehr zurückzuschauen, nicht mehr dem Vater der Lüge zu gehorchen. Und Jesus nennt den Vater der Lüge, das ist der Satan. Er ist der Vater der Lüge. Er gaukelt den Menschen immer wieder Neues vor, als ob sie eine andere Möglichkeit hätten zur Erlösung. Nicht, wir kennen die Angebote, Reinkarnation. Du kommst ja nochmal wieder. Dann darfst du es ja nochmal besser machen. Nimm es bloß nicht so ernst jetzt. Reinkarnation. Die Religionen bieten es an. Christlich verbrämte, sektiererische Leute bieten das an. Die Anthroposophie. Reinkarnation. Kommst du mal wieder. Und da wird genau gesagt, was gemacht werden. Du musst dein Ich stärken, sagt man in der Anthroposophie. Dein Ich, deine Persönlichkeit. Und in der Bibel heißt es umgekehrt, dein Ich muss gekreuzigt sein. Ja. Du musst ein guter Mensch werden. Höre nicht mehr auf den Vater der Lüge. Denn er ist nicht nur ein Vater der Lüge, sondern dadurch ist er ein Mörder, ein Seelenmörder von Anfang an. Nicht? Wir merken also diese Spannungskräfte, die hier in dem Wort Gottes vorhanden sind und wozu der Herr aufruft. Du wirst verführt, wenn du mir nicht glaubst, hast du keine Chance, dich selber zu bewahren. Der Vater der Lüge wird dich einwickeln und er wird dich auf Abwege bringen, letztlich mit dem Tod. Er ist dein Mörder. Höre nicht auf deinen Mörder. Jesus ist die völlige Vergebung der Schuld, die völlige Hoffnung zu Gott, die Sicherheit, in Gottes Reich einzumünden. Wer ihn bekennt, soll ihm auch nachfolgen. so wie es in Römer 6, Vers 4b heißt, das lese ich uns zum Schluss, wo der Apostel Paulus dann sagt, wenn dieses nun so geschehen ist, dann lebt auch darin. Am besten lese ich den ganzen Vers. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus ist auferstanden von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. Also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. In einem neuen Leben wandeln. Damit wir nicht dem Gericht anheimfahren.